1, 2, okay. Also, meine Damen und Herren, wozu brauchen wir Frankfurt, Berlin oder Köln, New York, London oder Rotterdam, wo wir doch unser wunderschönes Bottrop haben? Kuss auf Bottrop, Kuss auf Koptrop. Hallo Fresse! Kuss auf Bottrop, Kuss auf Koptrop.